Nicht du schon wieder. Den man nicht mal im Entferntesten ähnlich sieht. Ich könnte auch keinen Ingo cosplayen. Nein, disagree. Du kannst meiner Meinung nach bei solchen Sachen, das ist eine Kunstform, die hauptsächlich unterschätzt wird, die einfach nur davon, das ist ja schon zu stark elitär zu sagen, dass diese Charaktere, dass die Grundidee von Cosplay ist, dass man auch haargenau so aussehen sollte vom Äußerlichen. Ich denke, es ist eher, was ja auch viel mehr Effort kostet, ist, sich in die Figur hineinzuversetzen, die Mimik und die Gestik drauf zu haben, die Props zu erstellen, richtig zu erstellen, die ganze Kostüme zu schneidern, möglichst selbst zu schneidern. Was bringt's mir denn ganz ehrlich, wenn ich so Cosplayer sehe, dann habe ich eher das Problem, der hat sich jetzt seine fucking Akatsuki-Dinge auf eBay bestellt und dann kann das noch so ein sexy Itachi-Typ sein, das bringt mir nichts, ja. Es sollte ja auch ein Hobby sein, was auch mehr als nur dieses eine Kriterium hat, dass du aussiehst wie dieser Charakter. Das ist für mich eher so, wenn du sagst, okay, ich stelle jemanden an, so ein Imitator, der, was weiß ich, wie früher, dass du sagst, der Elvis-Imitator kommt, den bezahlen wir, der muss auch so aussehen wie Elvis und der soll halt die Party ankurbeln, ja. Aber Cosplay ist für mich einfach ein anderes Produkt, einfach was, wo Fans ausleben, diese Charakter und in diese Rollen von diesen Charakteren zu schlüpfen. Und da ist, finde ich, Körpermaße, Hautfarbe und so weiter, das ist nebensächlich. Für mich zählt dabei die Props, wie man das Ding geschneidert hat, wie viel Effort man reingesteckt hat in das Kostüm und in Mimik, Gestik, wie verhalte ich mich, kenne ich die Sätze von der Person, was meinst du, wie viele geile super sexy Cosplayerinnen auf diesen scheiß Conventions rumlaufen als ein Charakter, wo sie den Anime nicht mal gesehen haben, wo sie nicht mal wissen, wer das ist selber, wo sie vielleicht 2 Minuten sich angeguckt haben und haben gesagt, ja, die ist geil vom Aussehen her, die cosplay ich jetzt. Das finde ich viel, viel verwerflicher. Das sind halt leider Gottes, da muss ich halt sagen, das sind halt 2 Seiten einer Medaille. Das, weil es tut mir leid, ich kann nicht um den Gedanken her. Ich kann den Effort von jemanden schätzen, der sich hinsetzt und ein Cosplay selbst schneidert und sieht gut, das Cosplay an und für sich sieht gut aus. Aber tut mir leid, wenn's, ach, meinetwegen ein 2 Meter großer schwarzer Edward Elric ist, ne, dann, es tut mir leid, es passt nicht, es sieht scheiße aus, das Cosplay selbst ist super gemacht, dein Arm, den hast du sogar aus Metall geklöppelt, Applaus, Props to you, aber dir steht dieses scheiß Cosplay nicht, weil du nicht mal im Entferntesten, nicht mal ansatzweise so aussiehst, wie dieser Charakter, den du symbolisieren willst, tut mir leid, nope. Wir müssen da einfach sagen, dass wir da unterschiedliche Sichtweisen haben. Ja, das sind 2 Seiten einer Medaille. Da geht's einfach, ich sehe diese Cosplayer oder ich sehe Cosplayer einfach eher als Individuen, die halt mehr oder weniger einfach nur ihre Fandom halt verkörpern sollen. Und ich habe damit auch kein Problem, wenn irgendein fetter Typ sich als Legolas cosplayt. Aber pass auf. Entschuldigung, ich habe gerade im Kopf, wie ein fetter Legolas bei den 2 Türmen rumspringt. Piu, piu, piu. Ja, aber das ist ja auch eine der Dinge von Pen and Paper, dass du halt grundsätzlich die Idee hast, dass du in eine Rolle schlüpfst, die du normalerweise nicht verkörpern kannst. Und glaub mir, ich habe auch ein Problem mit den unpassenden Cosplayern, die aber auch mehr oder weniger nervige Nerds sind, die auch nicht wirklich, das Problem ist ja, dass das meistens auch Leute sind mit Persönlichkeitsstörungen oder die auch gleichzeitig. Ja, also so eher, weit würde ich jetzt nicht zwangsweise gehen. Naja, ich weiß nicht. Du hast, finde ich, schon eine Parallele zwischen Leuten, die sich halt diese unpassenden Cosplays aussuchen und die dann aber auch nicht diesen anderen Part mitbringen, den ich halt verlange. Ich verlange von dem fetten Legolas dann entsprechend, würde ich sagen, dass er dann auch, was weiß ich, Elfisch können muss oder halt mit mir auf Elfisch redet, dann gebe ich den Props dafür. Aber stattdessen wird es einfach so ein total nerviger, sehr seltsamer Hikikomori-Typ sein, der halt einfach Realitätsverlust hat und sich deswegen dieses Kostüm besorgt hat. es müsste ja eigentlich das, was ich befürworte, ist, wenn Leute das einfach so machen, wenn sie sagen, okay, ich bin Fan von dem ganzen Ding, ich habe nicht den Körperbau oder nicht die Hautfarbe dafür oder nicht mal das Geschlecht dafür, aber ich stecke so viel Effort in die Sache, dass ich es halt geil und unterhaltsam mache und auf einem gescheiten Niveau, sodass dieses Hobby auch gescheit repräsentiert wird und sich nicht Leute, die von außen kommen, wie zum Beispiel ein RTL-Reporter-Team, dass die dann nicht durch mich eine Chance haben, um sich über dieses Hobby lustig zu machen. Und ja, das sind ja meistens die Leute, die dank ihres Realitätsverlustes genau diesen RTL-Skandal-Wichsern, denen geben die ja Futter damit. Ja, nee, das müssen aber noch nicht mal diese Hikikomoris sein. Ich habe es damals mal schon gesagt, wenn du so eine 1,50 oder 1,60 große, 150 Kilo schwere Riku aus Final Fantasy X-2 hernimmst, die sich echt Mühe gegeben hat, dieses Cosplay herzustellen und so weiter. Da braucht nur einer ein Foto von der zu schießen und daneben das Original zu machen. Das ist ein Meme, ohne dass du Wörter dazu schreiben musst. Ja, aber das ist dann ein Meme, was sozusagen ohne, wo man ein Meme, das man angreifen kann, wo man sagen kann, okay, ja, das ist lustig oder das ist negativ, aber aus welchen Gründen? Also dass das Motiv dahinter, wenn das Cosplay geil ist oder wenn diese Person sich gescheit verhalten hat, dann ist es halt ein Hass-Meme und nicht ein Meme, das darauf basiert, dass diese Leute wirklich irgendwie verschroben oder kaputt sind oder an Realitätsverlust leiden. Ja, das ist für mich immer noch zwei verschiedene Dinge. Ja, aber was ich persönlich nicht verstehe. Ich meine, ich bin der Letzte, der sagt, der jetzt zu jemandem hinrennt und sagt so, ey du, das sieht scheiße aus, mach das mal weg oder so. Weil jedem das seine. Ich würde auch nie sagen, so jemand darf etwas nicht cosplayen. Ich betone deswegen immer das Konjunktiv sollte. Sollte man das tatsächlich tun. Können kann jeder alles cosplayen. Das ist, da ist es jedem freigestellt. Ne? Es ist halt nur immer dieses, okay, wo für ich ist, wie gesagt, es sind einfach zwei Seiten einer Medaille. Du sagst, jeder kann alles, solange er sich genug Effort und Mühe damit gibt. Ich sag halt, gut, man sollte halt etwas Selbstreflexion dahingehend zum Charakter haben. Ja, aber das sage ich ja auch. Es gibt ja immer es gibt ja auch genug Sachen im Universum eines Animes, wo man sich selbst auch wiederfinden kann. Weil viel, also so habe ich das Gefühl oft mit Cosplayern, dass sie nicht nur Dann bist du, das ist ja genau die Diskriminierung, die angegriffen wird, dass du sagst, okay, du bist schwarz und deswegen, weil du schwarz bist, darfst du jetzt nicht den Hauptcharakter, dich mit dem Hauptcharakter identifizieren. Nicht darfst, solltest. Aber ich sage aber, dass es halt trotzdem auf diesen Effort drauf ankommt. Es kommt, für mich ist der hauptwichtigste Punkt, dass in solchen Situationen sollte man halt einfach Respekt davor haben, dass das ein Hobby ist und das kann jeder machen, wie er will, aber er sollte es halt so machen, dass es nicht dem Hobby an sich schadet. Das ist ungefähr dasselbe, wie wenn du einen Schützenverein hast und in dem Schützenverein sind nur Rednecks oder Leute, die halt irgendwie auf der Straße mit ihrem Gewehr rumlaufen und besoffen irgendwie rumballern, dann ist das ein Schaden für das Hobby als Schützenverein. Und genauso gilt das auch für Cosplayer, die mehr oder weniger dann auf diese Realitätsverlustbasis dem Hobby schaden, durch das, wie sie sich repräsentieren. Und meiner Meinung nach, ein Schwarzer, der irgendeinen Hauptcharakter aus einem Anime spielt, der, wenn der das gut macht, dann schadet er diesem Hobby nicht. Ich rede ja auch gar nicht davon, dass jemand dem Hobby, also dass dein Beispiel jetzt zum Beispiel, der schwarze Vash, dass er, wenn er es gut macht, dem Hobby nicht schadet, ist, ja, das ist, steht außer Frage. Aber es ist für, die Frage ist immer, betrachtet man es immer aus dem Hobby heraus oder außerhalb des Hobbys? Innerhalb des Hobbys kann jeder tun, wozu er lustig ist. Dann ist es auch egal, ob es dem Hobby schadet oder nicht, weil die Leute, die innen drin sind, denen ist es sowieso scheißegal, was die außen denken. Und dementsprechend ist die Diskussion über Cosplays, wer was wie zu machen hat oder soll oder darf, obsolet. Weil die Leute, die im Hobby sind, machen es sowieso, wie sie es wollen. Und die Leute, die außen stehen, die verstehen es entweder und sagen, hey, cool, oder sagen, ja gut, damit kann ich nichts anfangen, oder hassen halt rum. Was dann aber den Leuten in der Community auch wieder am Arsch vorbeigeht, weil es sind Outsider. Verstehst du, wenn die jetzt jemand sagen würde, so, ah ja, AMVs, ah ja, ihr kleinen Nerds, ist doch alles scheiße, sowas sollte man nicht machen. Dann sitzt du auch da nichts, so, ja gut, du Kackplepp, hast da keine Ahnung, tschüss, auf Wiedersehen. Ne? Habe fertig. Ich wollte nur den Punkt langsam mal zu einem Ende bringen, weil wir uns in Cosplays verrennen, wo wir mit Anita und Videospielen angefangen haben. Aber das ist gut, dann haben wir auch Cosplay mal abgehakt. Nee, aber wie gesagt, die Problematik, die ich halt für mich einfach habe, ist es, dass Anita sehr, sehr spezifische Punkte aus anderen Kulturkreisen aufnimmt. Weil wenn du jetzt mal vergleichst, die Übersexualisierung in japanischen Videospielen ist überhand, ne? Müssen wir uns gar nicht sagen. Und wie schaut es bei westlichen Developern aus? Da hast du eigentlich bis auf Tomb Raider gefühlt in der Heutezeit. Ne? Ich sag jetzt nicht wieder 80er, 90er, weil da sollten wir jetzt langsam aber stetig drüber weg sein. Weil immer nur den alten Quark aufmischen ist Schwachsinn. Aber in der Heutezeit hab ich das Gefühl, dass es wesentlich weniger übersexualisierte Frauen oder Darstellungen davon gibt. Und wenn es die gibt, dann ist es meist in Spielen, die dermaßen schlecht sind, dass das Spiel an und für sich schon als schlecht hingestellt wird. Ich meine, die Frau hat auch jetzt hier das Butt-Covering, was, wow, da bin ich haywire gegangen, Alter, weißt du? Da sagt sie, ja, hier, die Kamera wird bei Catwoman immer so platziert, dass der Arsch immer relativ im Tonus ist und immer schön, ne, gerade liegt und so weiter. Und ich denke mir nur so, die Frau hat den Ganzkörper-Latex-Suit an und ist halt sexy gebaut, wie auch aus dem Comic. Are you fucking kidding me? Und als Gegenbeispiel zeigt sie dann Batman und sagt, ja, bei ihm wird der Hintern immer schön gecovert von seinem Cape. Und das legt sie als Argument. Ja, aber warte mal. Das ist eine Designfrage, die ja nichts mit dem Videospiel zu tun hat. Nee, aber sie legt es. Ja, natürlich, aber sie legt es so hin, dass das Cape absichtlich zu Batman gemacht wurde, damit sein Arsch nicht sichtbar ist. Das, also so ist ihre Argumentationskette. Der Witz ist aber. Da redest du halt von dem letzten Video aus dieser Staffel, wo ich das auch nur 7 Minuten oder so geht, im Vergleich zu den ersten, die halt eindeutig ihre eigentlichen Punkte waren und wo ich ja auch sagen muss, dass ich teilweise auch interessant fand. Das waren 20-Minuten-Videos und sie milkt die Kuh. Verstehst du? Ja. Das ist halt das eine der großen Probleme, die halt auch in diesem ganzen Feministinnenbereich halt einfach vorhanden sind, dass wenn sich der Shit verkauft und wenn das halt so funktioniert und wenn du dann jemand bist, der gerne halt in diesem Rampenlicht steht, dann wirst du dafür belohnt von den Zuschauern und von dieser Randgruppe sozusagen. Und das ist aber, so ist die fucking Welt halt nun mal leider. Dass man da nicht einfach sagen kann, okay, wir versuchen das wirklich grundlegend halt einfach zu sagen, dass man mehr Bock hat drauf, starke, normale, weil da gebe ich dir vollkommen recht, dass sich diese Punkte halt so krass widersprechen, dass du auf der einen Seite sagst, Frauen sollen sich anziehen können, wie sie wollen und sollen so sexy sein, wie sie Bock haben, und gleichzeitig darf man das dann halt nicht im Video zeigen oder so. Das ist ja wieder... Da sind Feministinnen wandern immer diesen krassen Grat, Sexualität oder grundsätzlich einfach Sex verbieten zu wollen oder grundsätzlich einfach nur die menschliche, egal ob von Frauen oder von Männern, weil sie tun ja dadurch, dass sie die männliche Sexualität angreifen, greifen sie auch mehr oder weniger die weibliche Sexualität an. Weil das eine funktioniert ja nicht ohne das andere. Sexualität ist Sexualität, dazu brauchst du meistens Männchen und Weibchen oder halt du redest von den Randgruppen der Homosexuellen. Die wollen meistens, greifen die in ihren Problemen, greifen sie zu sehr diese Sexualität an sich an. Während ich ja sage, dass es absolut kein Problem ist, wenn dieser Harley Quinn-Charakter, weil das passt ja zu ihr, wenn die jetzt so aussieht wie ein Suicide Squad. Das ist nicht mein Problem. Mein Problem ist sozusagen der Rest, der ganze Part mit der Persönlichkeit, mit der Komplexität des Charakters und mit der Art und Weise, wie die Geschichte sich um sie herum spinnt. Und das ist halt die Sache, die eigentlich angegriffen werden müsste, ist aber halt, wenn du redest halt von einem YouTube-Kanal, von einer Feministin, die kann dann ein Video machen, wo sie das zum Beispiel angreift, Und was macht sie dann sonst? Dann hat sie keine Videos mehr, hat sie keine Themen mehr. Das ist ja gerade das Tragische. Wie sollst du dieses Problem lösen? Es gibt es halt nicht. Du hast so ein Thema, was eigentlich, da könntest du auch einfach sagen, okay, wir handeln das kurz ab in einem Podcast oder so, wir reden einmal über Feminismus und that's it, dann ist die Sache geklärt. Aber so würde es halt nicht funktionieren. Aber das ist auch nicht so bei deinen Gegenbeispielen wie Shoe on Head, wobei Shoe dann halt auch sich Themen wiederholen oder sie auch mehr oder weniger immer wieder das Zeug wieder neu aufrollen muss und immer wieder dieselben Gegenargumente bringen muss, während die andere Seite immer wieder dieselben Argumente wiederholt. Mit Shoe on Head hast du aber schon das Problem der Wiederholung aus dem einfachen Grund, weil sie ein Reaktionschannel ist. Sie macht kein Original Content, sie nimmt ja Content von anderen und reagiert darauf. Da ist es ja inevitable, dass sie sich wiederholt. Nee, sie könnte auch, das ist ja das, was ich meine. De facto funktioniert dieses Prinzip, aber es ist eigentlich, es führt mehr oder weniger, je mehr du sowas machst und so, je mehr du diese Themen auslatscht, umso mehr kommst du vom eigentlichen Punkt weg, meiner Meinung nach, weil du hast halt, du musst Content liefern, du musst was produzieren und du musst über irgendwas Neues labern und dann ist es kein Wunder, dass für Nicht-Feministen oder auch für normale, gescheite Feministen, dass es sich halt einfach so anfühlt, als ob die halt jede Issue und jedes Problem immer mit Feminismus verbinden, weil ich will das nicht unterstützen oder sagen, ich sage nur im Allgemeinen, diese Themen werden gezwungenermaßen aufgedröselt und werden gezwungenermaßen 200 Videos zu produziert, wo eins reichen würde, weil die grundlegenden Probleme, die wir in der Modebranche haben, die wir bei Videogames haben, bei Comics, bei Filmen, die wir einfach in der Gesellschaft kulturell grundsätzlich haben, diese Grundprobleme sind so Basics, die sind absolute Basics, die du in einer Stunde Gespräch immer abgehakt haben kannst, wo du sagen kannst, hey, damit sollten wir anfangen, das sollten wir verändern. Aber damit hältst du halt kein Movement an der Stange. Natürlich, aber die Problematik, die hier immer wieder beschrieben wird, also ich gehe jetzt nur auf den Teil Videospiele ein, ist das, wo ich die Frage stellen muss, okay, wie wäre es den Leuten denn lieber? Wie gesagt, willst du in deinen Spielen ständig die 0815 Charaktere drin haben. Du kannst es auch genauso wenig, wenn man jetzt deinen Weg gehen würde, würde sagen, okay, jede sexy Frau und jeder sexy Typ, die müssten eine Erklärung haben, weshalb sie so sexy aussehen. Weißt du, damit es Sinn in dieser Welt macht. Es muss halt sinnig sein in ihrem Charakter und in ihrer Person. Genau, so. Aber und sie muss gleichzeitig, sie darf halt nicht nur ihren Sex-Appeal haben, sondern muss halt auch dann entsprechend einen interessanten Charakter bieten. Ja, aber ist es nicht auch irgendwo weltfremd? Nein, weil, überhaupt nicht. Doch, weil ganz ehrlich, wenn du diesen Effort in tatsächlich, ich nehme jetzt mal Bayonetta her. So, weshalb hat Bayonetta so einen Suit an, wie sie anhat? Weil ihr kompletter Suit halt nur aus ihren Haaren besteht. Deswegen, das liegt Hauteng an, das wird über Magie gemacht. So, Punkt um Haar, fertig. Bayonetta ist eine Badass-Kackfrau, die alles wegmetzelt und gegen Dämonen kämpft, weil sie ihren Kopf verloren hat. So, ist aber nichtsdestotrotz sexistisch, weil sie sich halt ständig überregelt. Gut, es ist auch wieder, Platinum ist auch wieder ein japanisches Spiel, von daher sind wir wieder in einem anderen Kulturkreis. Aber die Frage, die man sich stellen muss, ist, wie viel Effort willst du da tatsächlich reinlegen? Weil du hast dann, nämlich irgendwann wirst du auf das Problem kommen, je mehr Qualität du dann in sowas reinpfeffern willst und tust, und das in jedes Spiel, wo so eine sexy Frau halt drin ist nun mal, wirst du die Problematik haben, dass irgendwann die Scheiße teuer wird. Und das wird ein Gnarf. Wieso denn? Nur weil du eine gescheite Backstory machen willst. Ja, aber das kostet. Doch, das kostet Geld. Glaubst du, ein Schreiber macht sowas umsonst? Ja, du hast doch sowieso einen Schreiber, den musst du doch eh bezahlen, auch für den Billigscheiß. Ja, aber das kannst du mir nicht erzählen. Ich dir exakt so erzählen. Weil jeder verfickte Handgriff, den du verfickte Scheiße an, egal was machen musst, auch wenn du deine fucking Doktorarbeit irgendwann mal schreibst, wirst du auch deine Zeit brauchen, wenn du irgendein scheiß Detail noch aufschreiben musst. Wenn dann dein Professor da sitzt und sagst so, ja, das müssen Sie aber nochmal ausfüllen. Ach, kommen Sie, das ist doch eigentlich irrelevant. Nö, nö, nö, nö, nö. Das bauen Sie jetzt hier nochmal schön mit aus. Sitzt du auch da und denkst dir, fuck ja, you. Das ist ja die Kritik. Die Kritik ist ja nicht, dass die Typen Copy-Paste-Charaktere in ihre Videogames reinhauen. Die Kritik ist ja, dass das den Männern reicht. Dass sie damit schon zufrieden sind und dass es nicht nur den Männern reicht, sondern dass es auch ausreicht, um haufenweise Frauen in Halloween-Kostümen auf die Straße zu treiben und damit nochmal extra Merch zu verkaufen. Das ist ja genau das, was hier gesagt wird, dass auf solche Dinge zu achten sind und dass man als Konsument in der Verantwortung steht, da zu sagen, ja, okay, aber mir wäre schon lieber, also ich würde schon Spiele eher unterstützen, wo ich einen Charakter habe mit einer interessanten Backstory oder wo ich einen Charakter spiele, der irgendwo glaubwürdig ist und der nicht nur eben dieses Arschwackeln hat, dieses gecopy-pastete. Weil das bringt dem Videogame an sich nichts. Du kannst alle diese Spiele mit diesen flachen Charakteren, könntest du auswechseln mit irgendeinem Rayman-Charakter und dann wäre das halt einfach dasselbe Spiel und es würde vom Spielprinzip her auch Spaß machen. Gut, Gegenfrage. Ich muss dir kurz reingrätschen, aber eine Gegenfrage. Weshalb glaubst du, zum Fick verkauft sich Call of Duty Jahr für Jahr besser? Keine Ahnung. Siehst du, das ist ein Mysterium, das geht durch die komplette Spielerschaft. Kann sich keiner erklären. Also ich kenne kaum jemanden, der sagt, ey, Call of Duty, geil, finde ich super, dass das jedes Jahr gleich bleibt. Nur halt vielleicht mit einem leicht anderen Setting. Der Witz ist, dass die Masse im Markt sagt einfach, du, ich gebe einen gepflegten Fick drauf. So, Sachen wie Horizon, Sachen wie Zelda, Breath of the Wild oder Sachen wie, und Breath of the Wild hat die nette Dame ja auch schon wieder kritisiert, für etwas, was nicht im Spiel existent ist, aber okay. Oder wenn du dann Witcher 3 nimmst. Das sind Ausnahmeexemplare. Das ist wie, wenn du einen Maserati mit einem fucking VW Golf vergleichst. Und man will jetzt ansetzen, bei Videospielen, weil es was Intellektuelles ist, will man jetzt ansetzen zu sagen, ach ja, gebt mal überall die gleiche Qualität rein wie in Spiel X, Y und Z, einfach nur damit es so richtig in die Welt passt. Sag ich Bullshit dazu, geh mal in einen einzigen Markt rein. Also jetzt hier, was schon, Verkaufsmarkt. Und sag da mal den Leuten, dass überall dieselbe High Quality wie bei dem Ausnahmeprodukt bitte herrschen sollte. Sagt dir jeder, du gehst immer davon aus, dass Kritik an den Dingen, wie sie laufen, dass das auch gleichzeitig eine Aufforderung ist oder ein ernsthafter Versuch zu sagen, okay, wenn ich jetzt dieses Video, YouTube-Video mache oder wenn ich hier mein Ding durchziehe, dann ändert sich die Gesellschaft. Aber Kritik ist wichtig, der Kritik wegen. Und diese Kritik ist berechtigt und du nimmst ihr dieser Berechtigung, indem du sagst, ah, das ist alles realitätsfern. Diese Märkte funktionieren halt, wie sie funktionieren. Ja, das wissen wir. Und deswegen ist ja diese Kritik angebracht und deswegen wird diese Kritik gebracht. Das bedeutet doch nicht, dass wir sagen, dass es realistisch ist, dass diese Sachen sich anders verhalten oder dass die Masse plötzlich ihren ganzen Massengeschmack verändert. Aber deswegen sind das ja Randgruppenbewegungen, die halt einfach vorhanden sind und die wichtig sind, um halt Input zu geben, weil letztendlich die Zielgruppe von jemandem wie Anita ist nicht etwa die Videospielbranche, sondern sie versucht, den Konsumenten zu sagen, achte da drauf und entscheide dich sinnvoller, als du es bisher gemacht hast. Und selbst mit ihrem großen, selbst mit ihren Klicks und mit ihrer Bandbreite wird sie die Call of Duty-Leute nicht erreichen, keine Chance. Aber sie selber fühlt sich besser, weil ich das auch von meinen Kritikvideos kenne und in derselben Scheiße sitze, dass du halt trotzdem sagst, ich möchte wenigstens, wenn ich nur ein, zwei Leute erreiche, die dann ab dem Zeitpunkt darauf achten, dass es keine gute Idee ist, diesen neuen Harley Quinn-Look zu unterstützen, dann reicht mir das schon. Hast du echt angetan, Alter. Nein, weil das mein Lieblingscharakter früher war. Und, aber grundsätzlich ist das halt einfach ein Ding, was halt entsprechend einfach nur, dass du siehst das wie der Feind, der versucht, alles umzuwerfen gegen jede Realitätsnorm. Aber es ist in Wahrheit einfach nur, es ist immer noch Randgruppenzeug, wo du halt versuchst, einfach ein paar Leute aufzurütteln oder zu sagen, hey Leute, das ist übrigens meine Meinung dazu und ich finde das nicht korrekt. Du kennst Anita Sarkeesian aber. Nachdem, wie du dich jetzt gerade äußerst, klingt es so, als würdest du die Frau überhaupt nicht kennen. Nein, sorry. Ja, nein, sorry. Ich meine, dass du sagst, ich meine nicht speziell bezogen auf sie, sondern unter den Leuten, die diese Argumente auch bringen oder unter den Leuten, die halt auch normal gescheit darüber diskutieren können und denen es nicht nur um Cash, Cash, Money, Money geht, da sind auch durchaus Leute dabei, die es halt einfach so sehen, die halt einfach die Es ja, sind nicht aber, alles Leute, aber, die guck, die Realität nicht annehmen nee, können, aber sondern mal, die sehen die Realität. Schau, was aber Phase ist, ist ja einfach, dass die, dass du, wenn du normal, wenn ich sag, okay, ich bin Influencer, also ich erreiche Leute oder ich stehe einfach in einer höheren Position, dann muss ich, dann bin ich dazu verpflichtet, den Leuten, die mir zuhören, dass ich nicht eine Agenda pushe, sondern dass ich sag, okay, Jungs, hier, das sind die Negativsachen. So funktioniert's halt, so ist es kacke. Das liegt an dem und dem und dem und dem Punkt. So, hier sind aber Positivsachen. Das läuft so und so und so und so und da und da richtig. Jetzt müssen wir mal gucken, was für ein Prozentteil. Wie hoch ist die Problematik eigentlich? Wie hoch ist sie? Und wenn du dir tatsächlich, also wirklich mal im Ernst anschaust, Spiele-Release-technisch, auch nur den Zeitraum von den Spielen, die sie genommen hat, also ich glaube, das geht von irgendwas Mitte der 90er oder Anfang der 90er bis irgendwann 2005, 2010, irgendwie so in dem Dreh hat sie die hergenommen. Ich glaube 2012 vielleicht sogar noch. Und wenn du schaust, was für Spiele sie sich gepickt hat, im Vergleich zu was noch alles anderes rausgekommen ist, dann sind die Sachen, die sie anspricht, in den Spielen, die sie anspricht, sind marginal. Und selbst wenn man dann ganz oft noch sagt, so okay, gut, ich nehme jetzt die Fallbeispiele von ihr und schaue, in was für Spielen von denen, die rausgekommen sind, ist das denn noch überall so. Selbst das ist immer noch so ein verschwindend geringer Prozentteil. Oder echt ja. Sagst so, komm, geh doch einmal nach Hause. Ja, aber du, da kommen wir wieder in den alten Kreis zurück mit ob die Art und Weise, wie Trump sich hat wählen lassen, ob das moralisch oder unmoralisch ist. Hm? Weil du bist wieder dabei, dann zu sagen, okay, das, was sie macht, ist aggressiv und zerstörerisch und tut mehr oder weniger auch Schaden oder Kollateralschaden verursachen. Dabei bei den Frauen, auch bei ihren Zuhörerinnen, die halt das nicht, die dann tatsächlich glauben, dass Batman einen Cape hat, um den Arsch zu verdecken. Das ist aber genauso wie bei Trump und bei allen anderen Leuten, die halt mit dieser aggressiven Schiene fahren, die planen den Kollateralschaden ein und denen ist es relativ scheißegal, weil so aggressiv, wie die Masse ist, gegen die sie kämpfen, oder wie die andere Seite auch ist in ihrer Allgemeinhaltung gegenüber diesen Themen, oder wie taub sie sind gegenüber diesen Problematiken oder die einzubauen, weil du musst ja erstmal, du müsstest ja argumentieren, okay, pass auf, Leute, hier geht es darum, auch Frauen gescheit zu repräsentieren. Deswegen machen wir keine Copy-Paste-Barbie-Püppchen in dieses Videospiel, sondern wir geben mehr Geld dafür aus, dass wir eine wirklich gescheite Frau haben, die wirklich auch stark ist und die wirklich ein guter Charakter ist, und die rundum halt einfach passt. Messeffekt. Ja, aber das sind halt Sachen, die, wo du auch gesagt hast, das wird die Industrie so nicht annehmen, und das sind Sachen, die halt einfach nicht so mal eben mir nichts, dir nichts passieren. Und dann gibt es halt immer, auch gerade in den Kritik, in den Rängen der Kritiker von diesen ganzen Sachen, gibt es halt auch einfach diese aggressiven Trump-Leute, die halt von der Strategie her sagen, Kollateralschaden egal, mir ist egal, wie kacke das eigentlich ist, was ich produziere, wenn es aber umso mehr Leute erreicht, dann scheiß ich drauf, dann brettern wir durch, und dann gibt's halt auch Männer, die darunter leiden müssen, dann gibt's auch Künstler, die darunter leiden müssen von Videospielen oder Comics, dann müssen die halt auch alle mal leiden, aber dann müssen sie halt, dann brettern wir das wenigstens durch, und verstehst du, das ist eine Siegestrategie, dieses Aggressive, dieses sich raus. Ja, natürlich, aber es ist etwas Falsches, weil es, wie gesagt, die Frau saß vor der UN und hat wegen Mobbing im Internet erstmal ist sie abgegangen, und da ist sie kaum auf männliche Mobbingopfer eingegangen, sondern auf weibliche Mobbingopfer, nur exklusiv. Die Frau ist, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche, sollte oder ist Twitter-Beauftragte für Mobbing auf Twitter, und auch exklusiv wieder nur Frauen. Und es, ja, aber dann siehst du doch, dass ihre Strategie funktioniert, während die moralisch korrekte. Es geht doch nicht darum, ob etwas funktioniert oder nicht. Ich meine, scheiße, verdammt. Da können wir den Spieß auch genau umdrehen und sagen, hey, weißt du was? Haltet, ihr Kritiker, haltet alle eure Schnauze, weil der Spielemarkt funktioniert ja. Dann könnten auch die Kritiker einfach gleich ihr Maul halten. Verstehst du, was ich meine? Du sagst, ja, diese aggressive Strategie, ja, ist winning, das funktioniert doch. Aber im Endeffekt wird Anita ja zu nichts kommen, weil der Markt sich nicht ändert, weil der Markt ja schon diese aggressive Form fährt und damit ja siegreich ist, scheinbar. Ja, nein, weil beide versuchen halt mit dieser aggressiven Ellenbogenstrategie halt durchzukommen und beide haben entsprechende Erfolge, während die Leute, die meistens eher moralisch bleiben und so, die haben halt nicht. Deswegen, ich sage nur, dass ich die Perspektive verstehen kann, dass wenn du dir deine Waffen wählst für diesen Kampf, dass du da halt auch manchmal dann sagen musst, fuck auf Moral, ich bretter den Scheiß jetzt durch, so hart ich kann. Natürlich ist das negativ für alle Seiten, ja, egal wie. Natürlich sollte eigentlich die Vernunft und die Logik regieren, aber solange es nicht so funktioniert, musst du für deinen Sieg halt teilweise dann auch eben über Leichen gehen. Und so funktioniert ja anscheinend alles und deswegen, ich kann nachvollziehen, warum sich Leute in dieser Situation für diese Strategie entscheiden. Und man weiß halt, selten, nur sehr selten kannst du wirklich die Privatperson so gut kennen, dass du weißt, okay, das ist jetzt Strategie oder du kannst sagen, das ist nicht Strategie, die Person ist wirklich so dumm. Ja, aber das einen Punkt, wo sich alle relativ gesehen einig sind, also zumindest ich stimme da sehr stark mit ein, ist, wenn du dich mit einer solchen Thematik beschäftigst, also vor allen Dingen, weißt, ich kann ja zum Beispiel schwer eine Kritik über die Harry Potter Bücher machen, wenn ich die Harry Potter Bücher aber nicht gelesen habe, sondern immer nur so, keine Ahnung, alle 10 Seiten mal einen Absatz von jedem Buch gelesen habe. Ja, dann kann ich mir schwer eine Meinung über das komplette Harry Potter Lore geben. Das funktioniert nicht. Und das ist das, was die Frau hier aber im Endeffekt tut. Ich meine, Sie bestätigt öffentlich, ja nö, ich spiele keine Videospiele, das ist nichts für mich. Setzt sich aber hin und verkauft sich für Nichtwissende. Und das ist die Problematik, die ich habe. Sie verkauft Leuten, die nicht in der Szene sind, dass sie voll die Expertin ist und weiß, wovon sie da redet, wobei sie zum größten Teil die Vergleiche und Sachen, die sie zieht, übelster Humbug sind. In dieser Videospielszene. Ja, aber wie gesagt, sie hat eine Agenda und sie pusht die halt entsprechend aggressiv und ihr ist die Videogame-Branche, denke ich, fuck egal. Also auch gerade Gamer wie du sind ihr jetzt relativ egal. Sie sieht nur, du musst dir immer überlegen, aus der Perspektive des anderen ist es so, dass diese Person am Siegen ist und die Twitter-Beauftragte wird und vor der UN sprechen kann und so. Und das sind alles Siege, die sie verzeichnet mit ihrer krassen, beknackten Strategie. Und dann muss man sich halt eher, dann darf man sich meiner Meinung nach halt nicht über diese Leute, die ausnutzen, dass sie gewinnen, aufregen, sondern die Schuld wirklich tragen an der ganzen Geschichte, sind die, an die man sich eigentlich wenden sollte, nämlich die Zuschauer von ihr, die Leute, die sie supporten, die Leute, die auf der anderen Seite auch die Negativseiten, die sie kritisiert, unterstützen, weil das Ganze füttert das Ganze und so hast du halt nur eine ganze Diskussion, die eigentlich nur aus aggressiven Ellenbogenleuten besteht und dann für mich ist immer der Schuldige derjenige, der diese Leute pusht oder der überhaupt den Erfolg möglich macht. Also weil wir. Die Leute an sich. Ja. Im Endeffekt wir, weil wir es rezeptieren und dann nochmal darauf reagieren und damit noch mehr Spielfläche geben und noch mehr Leuten sagen: Hey, da gibt's die Frau. Korrekt. Eigentlich hätte man einfach einen grundsätzlichen Podcast machen sollen zum Thema Feminismus und wie wir das sehen. Das Ding ist aber, dass natürlich dann auch wieder unsere Reichweite zu betrachten ist. Ja, das und, aber ganz ehrlich, also ich würde mich persönlich nicht als fähig genug beschreiben, um tatsächlich eine fundierte Meinung über oder eine richtig reflektierte Meinung über Feminismus zu haben, weil dafür ist der für mich persönlich zu weit fortgeschritten, als dass ich jetzt noch ein klares Bild über den hätte. Ich habe jetzt diese Hate Speech Scheiße der sogenannten Third Wave Feminists, Anita, Femnazis und so weiter, habe ich halt im Kopf, die maßgeblich daran schuld sind, dass Feminismus und Social Justice Warrior negativ konnotiert sind. Ja, Ne? Dabei gibt's ja, ich habe mir jetzt letztens auf meiner Reise, wo ich war. Das ist ja in Ordnung, das dann zu thematisieren entsprechend. Wir sind ja nicht, solange du halt diese Bewegung kritisierst und grundsätzlich darüber sprichst, ist das ja auch schon. Ja, man muss aber, finde ich, bei solchen doch kritischen und sehr polarisierenden Themen, wie auch das, was Anita eben aufgreift, muss man sehr stark differenziert rangehen und das tatsächlich erst nochmal recherchieren und schauen, was gibt es da, was ist da eigentlich genau los, also wirklich mal in die Szene eintauchen, weil es macht null Sinn, als Außenstehender ein paar plakative Sachen zu lesen und dann sich darauf hingehend eine Meinung zu bilden. Das machst du ja bei Politik auch nicht. Du sagst auch nicht, hey, ich sehe da jetzt ein tolles Wahlplakat, die wähle ich jetzt deswegen. Ja, ja, klar. Aber das, wie gesagt, du hast ein allgemeines Thema oder eine allgemeine Sache, wo sich Leute halt entsprechend mit einer Agenda dran wagen, ob das jetzt eben diese sozial-kulturellen Themen sind, ob das jetzt Transgender-Zeug ist oder Feminismus oder Antifeminismus oder whatever. Das ist eigentlich nichts anderes als Politik. Und man sieht eben gerade an solchen Beispielen, dass das genauso aggressiv funktioniert und dass der Lauteste immer am Ende gewinnt. Und das hat auch einfach einen Grund in der Reichweite. Wie gut kommst du halt an, wie gut kannst du am Anfang provozieren, wie viele Klicks hast du, wie groß wird deine Reichweite, und je mehr Leute hören dir eigentlich zu, egal ob du Bullshit drin hast oder nicht, dann zusätzlich halt dieses Gruppendenken, dass sich die Leute immer in diese, jeder möchte immer zu irgendeiner Gruppierung gehören, die für ihn sinnvoll erscheint und so, und oder aus persönlichen Gründen, die man nicht nachvollziehen kann, jedenfalls. Ich denke halt trotzdem, dass man immer differenzieren muss zwischen der Person oder ob das jetzt der Boss von EA ist oder sie oder sonst wie. Das sind alles Personen, die sich mehr oder weniger für eine gewisse Strategie entschieden haben. Der Grund, warum sie gewinnen mit dieser Strategie oder warum es so funktioniert, sind aber die einzelnen Menschen oder die Konsumenten oder die es für möglich halten. Ja, aber guck mal, die Frau lässt also auf einer auf einer zweispurigen Plattform, also YouTube, ne, lässt die Frau nur einen Weg zu. Und das ist nämlich ihr Weg nach außen. Eine Reflektierung, wie jetzt zum Beispiel Kommentare, Like-Rates und so weiter, die werden bei ihren Videos gar nicht mehr angezeigt. Die wurden von ihr oder ihrem Konzern oder wem auch immer aktiv blockiert, und das ja, Strategie halt. Mein, weißt du, wenn man noch nicht mal selbst die Gegenseite darstellt, sondern auch noch jeden Response, also Leute, die das sehen, gehen wir einfach mal davon aus, du bist nicht Gamer. Du kommst da drauf irgendwie, weil du halt was über Feminismus und Anita gehört hast und guckst dir das jetzt an. So. Und du kannst dir noch nicht mal sofort irgendwie ein Bild machen, okay, stimmen die Leute der Frau zu oder nicht, wie schaut denn das da aus? Nein, das ist komplett geblockt. Du sitzt praktisch erstmal nur mit der Info, die du von ihr bekommen hast, dumm da. Und das allein, das sind halt einfach Aktionen und Sachen, die für mich diese Person, die dort sitzt und das vorträgt, ob Anita das tatsächlich selbst recherchiert und geschrieben hat, weiß ich jetzt noch nicht mal, ist halt einfach so ein Ding, wo ich sage, okay, das macht sie für mich schon wieder unglaubwürdig, weil sie selbst wiederum stellt sich keinerlei Kritik. Und das ist das Schlimmste an Kritikern, wenn Kritiker es nicht hinbekommen, ihre Kritik auf den Prüfstand stellen zu lassen. Ja, ich sage in keinster Weise, dass sie nicht die Hauptverantwortliche ist für ihr eigenes Tun. Ich sage nur, dass uns das nicht weiterbringt. Also, verstehst du, wenn du einen Trump kritisierst oder eine Anita oder whatever, wen auch immer, der gerade groß ist und der Erfolg hat mit Scheiße, dann hast du immer gleichzeitig das Problem, okay, aber aus der Perspektive von dieser Person, ist es für sie erfolgreich und macht es für sie Sinn? Und du wirst nicht mit deiner Kritik dann plötzlich tatsächlich an so eine große Person reinkommen, es sei denn, du bist selber irgendwie der Kanzler von irgendwo oder du bist selber halt in einer entsprechenden, auch in einer Verantwortungsposition, wo wir jetzt aber nicht drin sind, sondern wir können eigentlich aus unserer Perspektive her, können, worüber ich eher immer dann Kopf schüttle, ist halt darüber, dass das bei diesen Leuten funktioniert, und das sind die Leute, die praktisch in meinem Status sind, als ganz normaler Typ, der jetzt kein Sprachrohr hat, der keine besondere öffentliche Verantwortung trägt, ja, aber du machst eigentlich diese Leute ja zu Stars oder du verhilfst ihnen dazu, dass ihre aggressiven Strategien funktionieren. Und das ist eigentlich die Gruppe, in der wir beide drin stecken. Wir sind nicht in der Gruppe von Anita selber, weil diese Gruppe sind die, die schon im öffentlichen Rampenlicht stehen und die, die sozusagen schon eine gewisse Verantwortungsposition auch innehaben. Und dann, wenn ich jetzt, was weiß ich, auch irgendein Twitter-Beauftragter wäre oder sowas, dann würde ich eher sagen, okay, ich tue diese Person angreifen, weil ich eine Brandbreite habe oder eine Reichweite, von der ich sagen kann, dass es eventuell tatsächlich helfen könnte. Aber im Endeffekt musst du immer sagen, dass es für jemanden, der gerade am Siegen ist, für jemanden, der gerade sieht, dass seine Strategie aufgeht, der Geld mit dem ganzen Kram macht, das ist diese Person. Kannst du sowieso nicht, ich meine, alle deine Argumente sind schön und gut, aber sie werden abprallen, weil die Person ist am Gewinnen. Natürlich, also, aber, und das ist das, und da kommen wir zu dem Punkt, wo du und ich, oder wo du auch schon vorhin gesagt hast, es geht bei der Kritik, die ich hier äußere, geht es ja nicht darum, dass Anita das irgendwann mal hört, weil erstmal müsste sie Deutsch dafür verstehen. Geht es nicht darum, dass Anita mich hört und oder uns hört und sagt dann so, oh mein Gott, der Neger, oh mein Gott, er hat sowas gesagt, oh, ich muss meine ganze Agenda ändern, nein, er hat recht, wah. Nee, da geht es ja tatsächlich drum, den Leuten, die uns zuhören, die uns zuschauen, zu vermitteln, hey, ihr habt sicherlich auch schon von dem Stand gehört, das, was die da labert, so und so ist unser Stand dazu, damit sie sich entweder uns zugeneigt fühlen und denken so, hey, ihr sagt genau das, was ich auch schon mir gedacht habe oder woanders auch schon geschrieben habe oder wahlweise das direkte Gegenteil, dass man halt sagt so, nein, die hat ja eigentlich total recht und das, was du da laberst, ist vollkommener Bullshit. Ne? Also ja. Im Endeffekt sind wir in dieser Treadmill genauso drin wie auch sie. Wir kritisieren etwas, was größer ist als wir, ohne die tatsächliche Chance, etwas an dem zu ändern, aber es geht eher um die Leute, die in Anführungszeichen unter uns, also ihr seid natürlich nicht unter uns, ihr seid neben uns, weil wir sind auch nur irgendwelche Plebs, aber Leute, die uns halt zuhören, entweder sich uns zugehörig fühlen oder sich eben entsprechend genauso über unseren Bullshit aufregen können. Naja, klar. Und ich denke auch, das sind gerade schöne Abschlussworte für einen für anderthalb Stunden Podcast. Ey, wie schnell sowas einfach rumgeht, wenn man einfach mal ein bisschen labert, nicht? Es ist immer wieder faszinierend. Ja, nee, war mir auf jeden Fall eine Freude. Ja, Jungs und Mädels, wir sehen uns, hören uns dann demnächst wieder. Haut rein. Ciao, ciao. Gott, endlich ist das vorbei.